buona, buona notte, bambino mio. Alles, was man will, das kann man nicht haben. Buona, buona notte, schlaf ein, mein Junge. Sehnsucht wirst du immer im Herzen tragen. Das hat mir Mamina abends immer vorgesungen, wenn ich von meinem Bett aus durch ein kleines Fenster alle Sterne sehen wollte und nicht einschlafen konnte. Aus der Heimat trieb mich das Fernweh. Da draußen fand ich das Heimweh. Ja, die Sehnsucht ist mir geblieben. Oh, Mama mia, heut kann ich dich verstehen. Buona, buona, buona notte, bambino mio. Alles, was man will, das kann man nicht haben. Buona, buona notte, schlaf ein, mein Junge. Sehnsucht wirst du immer im Herzen tragen.